Hallo und herzlich willkommen zu Ade Kurz vom von 8. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine interessante Person, die nicht mund und weit. Und nun mitraten, wie immer. Erwünscht. Und dramavoll geht unsere kleine Sendungsreihe mit den Damen von Drama Carbonara zu Ende. Oh nein, schrecklich. Aber es geht doch eine ganze Folge lang. Ja. Und jetzt kommen die Hinweise von unserem alteingesessenen Kollegen, dem Jürgen. Ja, das stimmt so nicht ganz. Ich habe mal wieder Post bekommen und zwar von jemandem, der sich selbst, also ich kann zwar aus seiner E-Mail-Adresse seinen richtigen Namen ableiten, aber er hat sich in dem Namensfeld mit Matze mit der Glatze bezeichnet und fortan soll er so bekannt sein. Bitte, ich wünsche mir sehr, dass er, wenn es wieder möglich ist, irgendwann auf Malle fährt und so Disco-Musik macht. Oh. Matze mit der Glatze in Malle. Aha. Ja. Mhm. Bräuchte ich noch einen jetzt blöden Reim auf Malle. Egal. Also, dass diese E-Mail am 1. April kam, das tut nicht weiter zur Sache, aber das ist nur ein ganz, ganz komischer Zufall. Ist es Karl Valentin? Erstens. Nein. Erstens, mein Geburtsjahr. Unbekannt. Mhm. Jetzt weiß ich's. Aha. Das hilft euch nicht, ne? Nicht ganz. Wobei, eigentlich steckt da schon relativ viel drin, aber ich will jetzt ja nichts verraten. Zweitens, mein Geburtsort. Unbekannt. Unbekannt. Ist es Oskar Matzerath? Nein, keine Ahnung. Was wäre? Ja, die Figur aus, die Blechtrommel. Ach, ja, nee. Nein, es ist Karl Ransayer. Nein, Quatsch. Es ist nicht Karl Ransayer. kennt man den in Österreich? Nein. Das war ja ein bekannter österreichischer Stallmeister. Kennt man den nicht? Wie heißt der Typ? Also ganz kurz, man muss auch sagen, dass Karl Ransayer ja einen Wikipedia-Artikel hat in der englischen Wikipedia. Echt? Ja, halt einsortiert da, wo er hingehört in die Kategorie, aber ja. Also wenn du den Namen eingibst, kriegst du eine Weiterleitung auf das dementsprechende Sache. Das war ein sehr bekannter österreichischer Stallmeister, behaupte ich. Nein, also Karl Ransayer, ich weiß nicht, das kennt man ja heute schon fast nicht mehr. Ne? Nee. Das war aus einer Comedy-Sendung aus den 90ern, 2000ern, so in der Zeit lief das, oder? RTL Samstagnacht. Ich glaube, in den 90ern hat es schon angefangen. Anfang 90er bis 90er. Ende 90er. 2000 war da schon lang Schluss. War da schon Schluss, ja. Und da war schon, ja, genau. Ja, genau die. Und die hatten den Running Gag in ihrer fiktiven Nachrichtensendung, dass in jeder Folge ein Karl Ransayer gestorben ist. Und sie haben immer vorgelesen, wer das denn war. Und zwar jede Folge natürlich Karl jemand. Karl Ransayer ist tot. Ja, genau. Es war eine komplett andere Person. Immer was völlig anderes, immer was komplett Absurdes. Aber herrlich, an den denke ich oft. Tatjana, würdest du jetzt gerne dein Gesicht sehen? Ich würde nämlich jetzt irrsinnig gerne dein Gesicht sehen. Ja, ich denke dauernd über diesen komischen Nachnamen nach und denke mir, ob das Ranzeier heißt, oder? Wie man so schreibt, was das bedeutet. Aber also schön, dass wir jetzt schon eine Person konnten wir jetzt schon ausschließen. Drittens. Das ist ein Quatsch. Ich legte eine steile Karriere als Beamter hin und gehörte dem Ritterstand an. In Klammern nicht vorlesen, Doppelpunkt. Nein, ach so. Okay. Aber reden wir über so Ritterstand des 14. Jahrhunderts oder reden wir so Ritterstand im 20. Jahrhundert? Oder von Rittersport. Oder irgendwann dazwischen. Ich fürchte, wenn ich das jetzt wahrheitsgemäß beantworten würde, würde ich schon sehr viel verraten. Müsste ich. Mhm. Da müsste ich euch hinterher zumindest mal muten. Zwangsmuten. Ich mach dann mal weiter. Ja, bitte doch. Viertens. Mhm. Zu meiner Amtsenthebung führten folgende Vorwürfe. Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller What? Grausamkeit. Oh Gott. Super Typ. Vor allem wiederholte Hinrichtung. Heißt das, dass er das immer wieder tat? Oder wieder die gleiche Person? Immer wieder Kopf ab und noch ein Kopf ab. Und immer wieder Karl Ransmeier. Ja. Immer wieder Karl Ransayer. Jetzt reicht's mal. Ja, du Schlingel. Aber der nächste Hinweis okay, ist schön. Aber das bevor klingt ihr, jetzt mehr ihr so noch Mittelalter. Ich gebe euch noch schnell den nächsten Hinweis, bevor ihr es aus Versehen erratet, weil der ist so schön. Ich habe den längsten und heftigsten Shitstorm der Geschichte abbekommen. Bis heute. Jeden Tag. Von Millionen von Menschen. Auch von euch bestimmt ein paar Male. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es um irgendeine Person gibt, dass es eher um eine literarische Figur geht, auf die man heute in irgendeinem Sprichwort flucht. Ich bestimmt nicht. Interessanter Gedanke. Bestimmt. Also ja, alle außer dir? Ja. Probier's mal, Jasna. So, bleib. Aber ihr seid noch relativ ahnungslos. Ich gönne euch mal noch einen. Sechstens. Ich wurde einmal als Erzschelm bezeichnet. Ah. Ich weiß es. Wirklich? Sag. Ich bin nicht sicher. Ich warte nur ab, bevor er es sagt. Erzschelm. Das ist ein tolles Wort, aber... Das ist ein schönes Wort und es tatsächlich leitet es auch in eine gewisse Richtung, glaube ich. Deswegen ist jetzt auch da ein Groschen zumindest schon mal gefallen. Siebtens. Mhm. In der koptischen Kirche werde ich als Märtyrer verehrt. Na, im Gegensatz dann zum Zweitürer. Nicht die Person. Oh, Jürgen, ey. Die 70er haben angerufen und wollen ihre Otto-Platten zurück. Ja, sorry, ich bin in den 80ern leider auch noch mit Otto aufgewachsen. Ja, ich auch, keine Frage. Wer noch viel mehr Eindruck hinterlassen hat bei mir, war Heinz Erhardt, glaube ich. Aber der, das finde ich ja wieder sehr sympathisch. Auch wenn ich den damals kaum irgendwie wahrgenommen habe, sondern erst heute, finde ich einfach so die Reime und die Geschwindigkeit in seinem Sprechen sehr schön. Ja, der war einfach saulustig. Aber von dem hätte man auch so einen Märtyrer, der hätte auch von Heinz Erhardt kommen können. So hast einen von Ford. Auch der hilft euch nicht weiter? Ey, ich hätte jetzt auf Till Eulenspiegel oder sowas getippt, aber der ist doch wohl kaum ein Heiliger. Der ist kein Märtyrer. Kein ich gebe euch mal jetzt kein Märtyrer des Fluchs. Nee. Jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Achtens. Mein Boss hieß Tiberius. Ich bin vor etwas über 2000 Jahren geboren worden. Also dann ist ja das Geburtsjahr doch bekannt. Ha! Er widerspricht sich hier in seinen Hinweisen. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich nicht das Exakte, nur das Ungefähre. Mhm. Chirp. Tiberius. Naja, ich meine, der Tiberius war irgendwie hier bei den Römern unterwegs. Aber... Das war die... Ja, aber... Ja, yeah, well, aber... Und ich meine, klar, dessen Sohn ist Cäsar, aber wieso fluchen? Neuntens. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Okay, ich weiß es. Man darf ja auch lösen, wenn man es weiß. Also das bitte doch das nicht, bitte doch darum. Ich denke, es ist Judas. Nein, aber die Spur ist eine heiße. Gott. Es ist Gott. Der heißt Zwirn mit Nachnamen und das ist für meinen Himmel Arsch Judas. Zwirn flucht, da meint man eigentlich Judas. Historisch den. Judas, ich lese hier gerade nochmal die wiederholten Hinrichtungen. Ich glaube, nee, passt nicht ganz. Aber die Richtung ist nicht schlecht. Herodes, was weiß ich. Die Richtung stimmt immer noch. Fix. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Also komm, jetzt 10. und dann lösen wir es zusammen. Ich war Präfekt im Römischen Reich. Oh. Der war jetzt gar nicht mehr so hilfreich eigentlich, soweit waren wir, glaube ich, schon. Pontius Pilatus. Ganz genau, Philipp. Meine Güte, also danke, dass ich jetzt drauf komme als Katholik. Oh, also irgendwie Gott, hier. Das ist peinlich. Oh Gott. Ich muss aber, jetzt bin ich aber ein wenig gespannt. Mit dem Pontius Pilatus, gibt es irgendeinen Fluch, der auf den zurückkommt, oder ist das? Nein, einfach, aber es bezieht sich aufs Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Also es wird quasi seit Jahrtausenden wiederholt angeprangert, dass er den Jesus misshandelt hat. Und das ist der heftigste Shitstorm der Geschichte quasi. Weil er einfach wieder und wieder und sich seit sehr langer Zeit hält. Nicht schlecht. Ja, ich sage, das war ein sehr schöner Hinweis. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ist vielen gut. Dank, Matze mit der Glatze. Das hast du, ich hätte nicht gedacht, dass ich bis zum 10. Hinweis brauchen, aber ziemlich gut, nicht ne? schlecht. Ja. Das war durchaus lösbar. Und ihr habt ja gerade noch, ihr habt gerade noch die Kurve gekriegt. Philipp hat die Ehre noch gerettet. Danke, Philipp. Danke. Ja. Achso, ja, dann kann ich das ja auch. Aber mein liebster Teil der Folge. Aber ist von dem echt nicht bekannt? Also man weiß ja, wann der gelebt hat. Naja, es ist das exakte Geburtsjahr wirklich nicht. Okay. Also du kannst natürlich die Ära kannst du sehr genau eingrenzen, aber wahrscheinlich so auf 4-5 Jahre hin oder her kannst du es wahrscheinlich nicht genau sagen. Weil ich habe jetzt mich ehrlich gesagt eher mit einer mystischen Figur oder irgendwas gerechnet, was kein Mensch ist im Sinne von... Ja, und da hat man sowas Erzählung. Auch. Da hätte man auch so mystische Figuren nehmen dürfen. Also ich dachte, also man darf später, nur Menschen nehmen, die sterben konnten. Also nicht so Unsterbliche. Wenn du später eine gute kreative Erklärung hast, wie das ins Regelwerk passt, dann auf jeden Fall. Ja, so wie hat Jesus auch schon mal oder dabei? Zeus oder so. Nee, Jesus, glaube ich, hat man noch nicht. An den hätte ich mich vielleicht erinnert. Vielleicht. Da ist man gleich auf der heißen Spur beim ersten Guess, würde ich sagen. Also die einzige Prämisse ist immer, die Person weilt nicht mehr unter uns. Also das heißt, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr uns einen Vorschlag zuschicken wollt, vielleicht auch, könnt ihr ruhig mal kreativ sein. Ne? Ich bin gespannt, was da so rauskommt. Ich weiß nicht, ob wir da so offen dazu aufrufen sollten, aber... Ich schon, ich habe nämlich... Ich bitte darum, keine Person mehr in meinem E-Mail-Postfach, von daher... Ich kann dir noch welche von meinem Schreibtisch hier abgeben, ich habe noch ein paar auf Halde. Ja, und die hast du auch noch nicht gelesen? Ja, neulich hatte ich so einen regen E-Mail-Kontakt mit einer Hörerin, die verwirrenderweise mal Lisa, mal Katja hieß, aber das ist eine längere Geschichte. Und die hat mir, ich glaube, alleine 5, 6, 7 Personen zugeschickt, mit denen ich jetzt irgendwie etwas anfangen werde. Ich weiß aber noch nicht, ob sich die eher für die kurzen Folgen eignen, ob sie erratbar sind oder ob die gar so unbekannt sind, dass man da was Langes, Spannendes draus machen kann. Mhm. Das muss ich mal noch auswerten. Nicht schlecht. Aber ich habe noch ein bisschen Material. Ja, aber dann vielen herzlichen Dank, dass ihr uns besucht habt aus dem fernen Wien. Jetzt leider natürlich nur per Fernschalte. Solltet ihr mal nach Nürnberg kommen, seid ihr natürlich sehr herzlich eingeladen, hier irgendwie mal vorbeizukommen und vielleicht mal echt aufzunehmen oder auch einfach mal nur irgendwo was zu trinken, zu essen, euch die Stadt anzugucken. Dasselbe geht natürlich auch für Wien, gell? Kommt bestimmt mal drauf. Aber sag mal, Philipp, was ist denn an Nürnberg toll? Lebkuchen, naja, Rostbratwürstchen. Hauptsächlich. Essen also. Essen. In Nürnberg, also die Burg Nürnberg hat anzuschauen. Nürnberg hat tatsächlich eine sehr schöne Innenstadt. Das ist schon, das fällt mir immer wieder auf, nicht wenn ich in Nürnberg bin, sondern wenn ich in anderen Städten bin. Aber Moment. Wir reden gerade mit drei Damen, die in Wien, in motherfucking Wien wohnen. Ja, du musst ja aber nicht immer die schönste Innenstadt der Welt. Ja, klar. Man vergisst auch in Wien, wie schön die Stadt ist. Es ist halt dann so, ja, Wien halt. Ne? Naja, aber so, wird erinnert. Ja, immer wieder zwischendurch. Auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir das in Nürnberg auch immer so auf. Aber man wird ein bisschen betriebsblind. Weil, also wenn ich von Nürnberg nach Hause fahre, muss ich immer durch Fürth. Und da ist der Kontrast dann schon sehr groß. Also von daher, da fällt es mir dann eigentlich immer schon auf, dass Nürnberg ganz grün ist. Also Nürnberg-Fürth ist so die klassische, ach, was gibt's nicht alles, Frankfurt und Offenbach. Und also immer so die Nachbargemeinde, die ein bisschen kleiner, anders ist und wo es dann die Städte, Fäden und Fußballfreundschaften und Co. gibt. Ja. Ja, aber da habe ich tatsächlich mal, habe ich das schon mal erzählt, es gibt eine Geschichte dazu, woher diese Feindschaft zwischen Nürnberg und Fürth angeblich kommt. Die habe ich mal auf einer Stadtführung in Nürnberg aufgeschnappt. Oh, erzähl. Habe ich die schon mal erzählt? Nee. Und zwar gibt es in Nürnberg, gibt es ja die, helf mir, die Fleischerbrücke? Ja. Metzgerbrücke? Ja, so eine so eine, da wo die ganzen Metzger halt ihre Schweine schlachten am Hauptmarkt in der Nähe, ne? Und früher haben die da natürlich auch ihr Tagwerk verrichtet und gut, dass man da auch Wasser in der Nähe hat, da kann man da irgendwie alles irgendwie wieder sauber waschen. Und der Fluss ging aber in Richtung Fürth und die haben dann versucht, in dem Fluss und in diesem ganzen Schweinesud ihre Wäsche zu waschen. Und daher soll angeblich diese langwährende Feindschaft zwischen Nürnberg und Fürth herrühren. Wegen der Fleischerbrücke. Das ist aber Arsch. Nein, weil die da so, weil die da halt ihre Schweinereste reingeschmissen haben und die anderen dann ihre Bettlaken nicht mehr weiß waren. Ich bin voll die Frechheit. Voll die Frechheit. Da hätte ich mich auch beschwert. Das stimmt allerdings. Jahrhundertelange Feindschaft. Ja, aber also gleichzeitig ist die erste europäische, also festlandeuropäische Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth. Also ganz so schlimm scheint es hier irgendwie doch nicht zu sein. Ich dachte, naja, die waren ja um deren Ort zu stinken. Ja, ja, die Hooligans müssen ja von Stadion zu Stadion. Ja, na dann, wie gesagt, liebe Hörenden, hört rein bei Drama Carbonara, es lohnt sich, denn wir erzählen euch echte Sachen, wo ihr denkt, was, das ist Geschichte? Und bei den Damen, da hört ihr Geschichten, da denkt ihr, was, echt, ist das so? Und bei beidem ist natürlich die Antwort, na klar, das ist mit Brief und Siegel so bewiesen. Wahre Geschichten aus dem Leben gegriffen. Ja, bei uns sind es wahre, geschichtliche Sachen aus der Geschichte gegriffen. Genau, praktisch dasselbe. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hören euch mal wieder. Dankeschön nochmal für die Einladung. Ja, danke, dass ihr hier seid. Dankeschön. Hierher gekommen seid. Und dann einen wunderschönen Tag euch. Wir werden heute alle ganz klug einschlafen. Na dann. Und ich möchte noch sagen, besser als tot. Bitte, bitte hört Drama Carbonara und hört euch die Folge mit besser als tot an. Es ist fantastisch. Folge Nummer 6. Have fun. Baba. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Danke. Tschüss. Gute Nacht, Josh. Boah, stimmt, wir haben Josh kaum gegrüßt. Meine Güte.